Nach dem Hollywood-Klassiker von Robert Ciottmack entstand 2015 in einer Kunstkopfproduktion das Kriminalhörspiel Die Wendeltreppe, das wir Ihnen am nächsten Montag um 21.30 Uhr vorstellen möchten. Ein geheimnisvoller Mädchenmörder sorgt in der englischen Provinz für Angst und Schrecken. Die Spur seiner Verbrechen rückt unaufhaltsam zu dem einsamen Landhaus vor, in dem Helen als Dienstmädchen arbeitete. Während draußen ein Gewitter tobt, das alle Straßen unpassierbar macht, mehren sich die Anzeichen, dass der Mörder im Haus ist. 3D für die Ohren, die Wendeltreppe in einer Kunstkopfproduktion, also bitte Kopfhörer bereitlegen, am 1. Februar um 21.30 Uhr. Bis zum Beginn von Studio 9 Kompakt bleibt uns jetzt noch etwas Zeit für ein musikalisches Geräusch, ein Stück aus unserer Reihe Sonarisationen. Wie klingt der Klimawandel? Diese Frage hat sich ein Team aus Künstlern und Wissenschaftlern gestellt. Für Deutschlandradio Kultur haben sie Klimadaten in Klänge umgesetzt. Niederschlag wird über Tropfgeräusche dargestellt, Wind über Rauschen, Sonneneinstrahlung über klingende Saiten, Temperatur über Knistern und Rascheln. Entwickelt wurde die radiophone Klanginstallation von Werner und Sukundar Kartadinata gemeinsam mit den Sonifikationsforschern Katharina Vogt und Thomas Herrmann. Hören Sie also nun, wie das Klima in Indonesien klingt.